Erich Mühsams Tagebücher. Golem fand am Sonntag, letzten Sonntag, am 18. eine Lesung statt. Und zwar war das von dem Verbrecherverlag organisiert, wobei der Herr, der da vorgelesen hat, ich weiß nicht genau, der ist freischaffender Autor, glaube ich, einfach gewesen und hatte Einblick in die Tagebücher in den 80ern bekommen. Ja, schon Schon in der DDR, ne? in der Deutschen Demokratischen Republik Genau. hatte er schon einen Blick in die Tagebücher über Mikrofilm, die ihm aus der SU zur Verfügung gestellt wurden, die damals bis dahin unter Verschluss standen, und man konnte dort damals das Leben von Erich Mühsam quasi von 1900, keine Ahnung, Ja, 11 die oder so nachvollziehen. Und er plant nun ein großes angelegtes Projekt, nämlich diese Tagebücher in Jahres also von Jahr zu Jahr zu veröffentlichen, was ein richtiger Gewaltakt ist, ein Ja. richtiger Kraftakt, der kaum von einem Verlag geschultert werden möchte. Die fürchten alle finanzielle Risiken und so. Bis auf den Tetterä Verbrecherverlag aus Verbrecherverlag. Berlin. Die sagten, wir machen da bestimmt keine Mark mit, aber auf jeden Fall finden wir das besser, als wenn es gar nicht gemacht wird. Und so ist schon die erste Ausgabe erschienen und die umfasst die Zeit in, jetzt musst du mir Ja, helfen, ich Lübeck, glaube, glaube ich, ja, die ganz frühen Anfangsjahre. Apothekerlehre und so, Ja, genau, glaube als ich. er in der Apotheke seines Vaters noch lernte zuerst und dann ging es ja in andere Richtungen. Hat er keinen Bock gehabt auf all den Kram. Wie sei es drum, der Leseabend fand im Golem statt, unten am Hafen, im Fischmarkt, so Ja, rum, cool. Ja, wo genau. früher das Headbangers Ballroom war oder der Headbangers Ballroom. Und es wurde von einem, ich sag jetzt mal Schauspieler, wirkte auf mich so wie ein Schauspieler, wurden die Texte verlesen, das war ganz schick. Und ein runder Abend. Ja, genau. Was ich dir aber auch noch erwähnen wollte, was ganz fantastisch ist, dieser Herr, dessen Namen ich jetzt auch nicht weiß, der diesen Einblick bekommen hatte, der veröffentlicht diese Texte im Internet und hatte damit auch schon angefangen. Und deswegen war das relativ uninteressant für viele Verlage, weil er quasi die Bücher schon veröffentlicht. So. Und der Verbrecherverlag hat dann aber gesagt, so ja, aber passt ja auch irgendwie und veröffentlichen wir trotzdem. Also ihr könnt im Internet, wenn ihr Erich Mühsam Tagebücher eingebt, ich weiß jetzt gerade die genaue Webadresse nicht, aber dann könnt ihr auf jeden Fall auf der Seite schon ganz viel lesen. Diese Lesung aus dem Golem. Guten Abend, liebe Hamburger. Ich freue mich, dass ihr so viele seid. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Jetzt sind wir ein bisschen mit Lampenfieber behaftet hier, aber ich Ein hoffe, wir wenig. werden das überwinden. Ich erzähle ein bisschen zu Erich Mühsam für alle, die noch nicht so viel über ihn wissen, und erzähle ein bisschen zu dem Tagebuch. Und der Philipp liest zwischendurch oder er liest einiges aus dem Tagebuch 1910 und 11. Und ich schätze, so nach 1,5 Stunden mit einer Pause dazwischen sind wir damit durch. Fragen sind dann auch willkommen oder auch zwischendurch, je nachdem, wie sich die Sache entwickelt. Ja, gute Ich Idee. ein bisschen vorneweg. Wie alle wissen, Erich Mühsam, einer der bedeutendsten deutschen Anarchisten, der lebendigsten, der schrägsten, der am lebendigsten gebliebenen, kann man sagen. Ich beschäftige mich seit mehr als 30 Jahren mit ihm verlegerisch, habe in der Zeit festgestellt, dass Erich Mühsam immer mal in Vergessenheit geriet und nach ein paar Jahren plötzlich war er wieder da. Da gab es eine frische Generation junger Menschen, die fanden Erich Mühsam plötzlich wieder wichtig und haben ihn neu gelesen. Und das kam in Wellen und das kommt auch immer wieder. Und ich glaube, wir haben mit dieser Edition hoffentlich eine neue, oder wir beobachten das, eine neue Welle ausgelöst. Hat sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit gefunden, die Edition. Das ist nur der erste Band. 14 sollen folgen. Und ich hoffe, das Interesse bleibt genauso stark, wie es jetzt bei dem ersten Band schon geworden ist. Also Erich Mühsam, Jahrgang 1878, in Lübeck aufgewachsen, hatte einen strengen Vater, wie wir gleich hören werden, und kam im Jahr 1900 nach Berlin und wurde quasi per Beschluss oder per Geburt Anarchist. Er hat gesagt, ich war Anarchist, bevor ich wusste, was dieses Wort bedeutet. Er legte sich seine äußere Erscheinungsweise zu, die er auch ein Leben lang beibehielt, und sprang hinein in diese anarchistische Existenz. Das war für ihn vor allem Aufenthalt in Bohemkneipen oder auch in Kaschem. Das heißt, er lernte reden, er lernte sich streiten, er lernte agitieren, er lernte mit einfachen Leuten umgehen, mit interessanten Reichen und was weiß ich. Er hatte keine Vorurteile, er redete mit allen und er versuchte, sie alle auf seine Seite zu ziehen, auf die Seite des Anarchismus. Das machte er 10 Jahre lang. Er erwarb sich einen Namen als Dichter, als Satiriker und auch als Bohem-Erscheinung, als Bohem-Figur in Berlin, München, Wien, in Ascona, reiste bis Italien, Paris und so weiter. Nach 10 Jahren aber kam eine Zäsur, er kam ins Gefängnis wegen eines kleinen Sprengstoffattentates, das nicht er begangen hatte, aber jemand, der seine Gruppe in München besucht hatte, die Gruppe Tat, im Gefängnis hatte er Zeit, Tagebuch zu schreiben, und es entstand ein erstes Tagebuch aus dem Gefängnis. Und da entdeckte er in sich schon eine gewisse Notwendigkeit, sich selbst Rechenschaft zu geben, sich selbst zu organisieren, und entdeckte diese Form, jeden Tag was hinzuschreiben, als eine Form, seine vielfältigen Aktivitäten zu bündeln. Nachdem er 10 Jahre lang sich in alle Richtungen verteilt und verzettelt hatte und sehr stark erholungsbedürftig geworden war, seine Geschwister beschlossen, er müsste eine Kur machen. Sein Blutdruck war sehr schlecht und er rauchte zu viel, er trank zu viel Kaffee. Er kam in die Schweiz, also in ein Sanatorium, und dort langweilte er sich so, dass er sich ein Heft kaufte und anfing zu schreiben. Parallel hat er die Tagebücher von Varnhagen gelesen, dem Publizisten des Vormärz, 100 Jahre zurück, 80 Jahre etwa zurück. Und die interessierten ihn sehr, diese Tagebücher, weil dieser Varnhagen was Interessantes machte. Er schrieb sehr persönlich über sich, und gleichzeitig aber kriegte er die gesellschaftlichen Verhältnisse, die politischen Verhältnisse in Preußen in den Blick. Und daraus entwickelte er eine Haltung, in der das alles zusammenfloss. Das hat Mühsam begeistert. Und ein paar Tage später fing er auch so an zu schreiben, kann man sagen. Er hatte eine Haltung gefunden plötzlich, die im Tagebuch aus dem Gefängnis noch nicht vorhanden ist. Dort schreibt er eher so von der clownesken Seite her, was er mit den dummen Vollzugsbeamten alles so anstellt. Da merkte er aber, das ist mir nicht genug, ich muss eine Haltung, ich muss eine Perspektive entwickeln. Er schrieb also, und ein paar Tage nachdem er, oder ein 2-3 Wochen nachdem er dieses Tagebuch begonnen hatte, schreibt er sich sein Grunderlebnis von der Seele, und damit fängt jetzt die Lesung an. Château Douai, Freitag, 2. September 1910. Meines Vaters 72. Geburtstag. Das Datum weckt in mir Gefühle, die fernab sind von kindlicher Freude und fröhlicher Mitfeier. Bei allen guten Gefühlen, die ich mir noch für meinen Vater erhalten habe, bei allem Respekt vor vielen Zügen seines Charakters, bei aller Sympathie, die wohl im Blut liegt, bei allem Mitleid an den mancherlei Nöten, die er trägt, an denen selbst, zu denen ich Ursache bin, das Gefühl der Dankbarkeit, das noch im Empfinden des Kindes gegen die Eltern als das Natürlichste gilt, ist mir völlig verloren gegangen. Wenn ich mich frage, wofür soll ich ihm danken, so fällt mir in der Tat nichts weiter ein, außer der Tatsache, dass er mich gezeugt hat, und die Gedanken, die sich hieran anschließen, sind so bitter, dass sie mir Franz Morsche Betrachtungen nahelegen. Wahrhaftig, dass er mich ernährt hat, erhebt ihn, der es ohne Not konnte, nicht über andere Menschen, nicht über arme Tagelöhner, die viele Kinder von Hunger schützen und liebend betreuen. Dass er mir einige Schulbildung ermöglichte, solange bis ich selbst mich voll Ekel aus der Schule davonmachte, das ist kein Grund zu Dankgesängen. Tat er es doch gewiss nicht, um mich zu dem zu machen, was ich werden wollte und musste, zu dem, was ich ward. Es steigt etwas wie Hass in mir auf, wenn ich daran zurückdenke. Wenn ich mir die unsagbaren Prügel vergegenwärtige, mit denen alles, was an natürlicher Regung in mir war, herausgeprügelt werden sollte. Man kannte meine Neigung, Bücher zu lesen. Nie erhielt ich welche geschenkt, und als man dahinter kam, dass ich nachts heimlich aufstand, an den Bücherschrank der Eltern ging und mir die Werke Kleists, Goethes, Wielands, Jean-Pauls herausholte, da verschloss man den Schrank und nahm mir die einzige Möglichkeit, meine tiefe Sehnsucht zu befriedigen. Geld bekam ich nie in die Hand. Als ich es mir dadurch erschwindelte, dass ich vorgab, hier und da Schreibhefte, Bleistifte und so weiter zu gebrauchen, da wurde ich in der grauenhaftesten Weise geschlagen. Ich denke mit wahrem Grauen an die Tage, wo ich herumschlich, angstvoll auf die versprochenen Keile zu warten. Denn mir war für ein so schreckliches Verbrechen, dass ich 20, 30 Pfennige unterschlagen hatte, denn mein Vater drückte sich in solchen Fällen gern möglichst juristisch aus, eine dreifache Auflage von Prügeln zudiktiert worden. Das heißt, ich hatte an drei Tagen hintereinander mich zum Empfang der Strafe zu melden. Etwas Haarsträubenderes an viehischer Grausamkeit ist wohl nie ausgesonnen worden, und ich war wohl 12, 13 Jahre alt, voll kindlicher, erwachender Sehnsucht und tiefer empfindend als andere Jungen. In der Schule war ich faul wie die Sünde. Nie kam jemand auf den Gedanken, dass ich, dessen Gewecktheit eine leichte Auffassung jeder bemerken musste, falsch angefasst wurde. Hätte ich verständnisvolle Lehrer, womöglich Privatlehrer gehabt, ich hätte gern mit Hingebung gelernt. So wurde ich nur immer gehauen und gestraft, gestraft auch seelisch damit, dass ich nie teilnehmen durfte an Ausfahrten oder anderen Vergnügungen der Geschwister, gestraft durch geringschätzige Behandlung und wahrhaft raffinierte Mittel, ein kindliches Gemüt zu kränken. Und dabei stets der Stolz des Vaters auf seine Erziehungsmethode, der Stolz dieses Mannes, der nicht erkennen konnte, dass seine Kinder nicht alle gleich geartet waren, dass drei so waren, wie er sie haben wollte, brav, fleißig, gehorsam und nur ich aus der Art schlug. Alles immer in der besten Absicht, in wahrhaft gutem Bestreben für mich. Und ich ging hinaus und hielt mich schadlos für alles durch ausgelassene Streiche, durch alle möglichen Erfindungen des Unfugs, und immer wieder gab's Strafen und Tadel, und das Lernen wurde mir zum Ekel und das Leben so früh schon zum Überdruss. Und immer wusste ich doch dabei, wer ich war. Stets fühlte ich den Erlesenen in mir, den, dem unter allen Großes vorbehalten war. Einmal, da mag ich wohl an 15 Jahre gewesen sein, vertraute ich nur in Andeutungen meiner Mutter, wie ehrgeizig ich sei, und mir schien damals, als verstände sie mich und glaubte mir. Aber sie war eine schwache Frau, und der Vater führte unbedingtes Regiment im Hause und war ihr selbst absolute Autorität. So ließ sie es geschehen, dass er mich mit seiner fürchterlichen Erziehungsmethode nach Schema F misshandelte. Als ich Quartaner war, sollte ich Musikunterricht haben. Das Instrument durfte ich selbst wählen und wählte das Cello. Ein Vierteljahr hatte ich Stunden, dann aber brachte ich ein schlechtes Zeugnis heim, und es hieß, die Musik halte mich von den Schularbeiten zurück. So wurden die Cello-Stunden eingestellt, und ich kann bis zum heutigen Tage kein Instrument spielen. So strafte mich mein Vater für ein schlechtes Zeugnis fürs ganze Leben. Dann machte ich den dummen Streich, der meine Relegation aus der Untersekunda zur Folge hatte. Herrgott, waren das Tage zu Hause! Wie ein Verfemter wurde ich angesehen, und als ich dann einmal in den Ferien zu Hause war und kam von einem Lachswerkkonzert erst um 21:45 zurück, da machte mir mein Vater selbst die Korridor auf und empfing mich, den 18-jährigen Menschen, weil ich eine Viertelstunde zu lange ausgeblieben war, mit einer schallenden Ohrfeige. Die brennt mir heute noch im Gesicht, wenn ich daran denke. Ach, und später... Ich wollte Schriftsteller werden, berichtete ich meiner Mutter, als ich glaubte, ich würde es in der Apothekerlehre nicht mehr aushalten. Tränen, Begütigungen, Aufregungen. Schließlich hieß es, gut, mach dein Gehilfenexamen, dann darfst du Schriftsteller werden. Die Mutter starb. Um den Vater in seinem Gram nicht zu kränken, gab ich meiner Schwester Margarete das heilige Versprechen, bis zum Examen würde ich mich von aller Literatur und allen Interessen, die mich bewegten, fernhalten, bis zum Gehilfenexamen. Ich hielt das Versprechen. Was es mich gekostet hat, kann kein Mensch ermessen. Ich machte auch das Examen. Dreiviertel Jahre darauf tat ich, was ich tun wollte und musste. Ich ging nach Berlin als Gehilfe und sprang von dort aus heraus, in die neue Gemeinschaft. Jetzt war ich Schriftsteller. Mein Vater in Verzweiflung. Er wollte mich aushungern. Gott sei Dank war ich stärker. Bis jetzt, 10 Jahre lang, bin ich Sieger geblieben in dem Kampf. 100 Mark gibt er mir monatlich. Gibt er mir? Ach, nachdem er mir das 5- bis 6-fache genommen hat. Als ich mündig wurde, ließ er mich den Verzicht auf die Zinsen des großväterlichen Erbes unterschreiben, weil es Unrecht sei, dass dem Vater diese Erbschaft zugunsten seiner Kinder entzogen sei. Konnte ich, als ich das unterschrieb, ahnen, in welche Not ich dadurch kommen würde? Gewiss, mich trifft an vielem selbst die Schuld. Wäre ich wie andere Leute ohne Sentiment für den Vater, ich hätte längst prozessiert, wäre längst zu meinem Erbteil gekommen. Müsste ich mich später auch aus dem väterlichen Reichtum mit dem Pflichtteil begnügen, das wird immer noch mehr sein, als all meine Freunde haben, meine besten Jugendjahre wären mir nicht verkümmert und versauert worden. Nun sitze ich da, mit 32 Jahren, immer noch von heute auf morgen in Angst, wovon leben, immer noch ohne eigene Wohnung, ohne Aussicht, dass es bald besser wird. Soll ich dem Vater den Tod wünschen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Sentimentalitäten, die mich daran hinderten. Am Ende bin ich jung und habe zwar nicht mehr das Leben, das ist verfuscht, hoffentlich aber doch noch wertvolle Strecken des Lebens vor mir und viele Arbeiten, zu denen ich Muße und Freiheit von Not und Entbehrung brauche. Er aber hat alles hinter sich. Schon hat sich das Alter bei ihm mit einer gefährlichen Herzschwäche gemeldet. Davon ist er wieder gesund geworden. Was ich ihm heute wünsche, ist ein heiterer Beschluss des Lebens, aber kein langes Verweilen mehr. Einmal aber, vor dem Ende, möge er noch in einem klaren Moment einsehen, wie viel Vorwurf und Strafe, die er mich hat kosten lassen, ihm für seine Erziehungsmethode gebührt. München, Donnerstag, der 22. September 1910. Ich wohne in der Pension, in der ich mit Ulden vor einigen Monaten den Haifischtee verfasste. Akademiestraße 9. Ulden bewohnt das Zimmer neben dem, in dem ich dies schreibe und das man mir für heute provisorisch gegeben hat. Morgen kriege ich ein besseres. Ganze Pension 130 Mark. Teuer genug. Gott sei Dank zieht Ulden in diesen Tagen aus. Es ist nicht angenehm, Bekannte, die einem nicht recht nahestehen, so auf dem Halse wohnen zu haben. Ich werde chronologisch da fortfahren, wo ich gestern innehielt. Von der Konditorei aus, wo ich die gestrige Notiz dies Heft schrieb, ging ich Abendbrot essen und geriet in ein Lokal, in dem jener blöde Rechenkünstler saß, der einmal in die Torgelstube kam, mir scheint, er heißt Dr. Brückli, ein Kerl, der 7 5-stellige Zahlen nach einmaligem Hören vor- und rückwärts und in jeder Reihenfolge auswendig nennt, addiert, multipliziert und ähnliche mnemotechnische Scherze treibt. Er zeigt gegenwärtig in Luzern seine Künste. Ein grässlicher Esel, dessen Gesamtintelligenz bei der Hypertrophie der einen Gehirnsphäre, in der die Mathematik lagert, natürlich völlig minderwertig ist. Ich war froh, als ich das kulturwidrige Monstrum los war und ging zu Losch, wo sich etwa 10 Kameraden versammelten. Losch war von seinem Schneidertisch, von dem aus er mir am Tage mit überkreuzten Beinen seine Vielseitigkeit dargetan hatte, heruntergekommen und schimpfte nun auf dem Fußboden stehend auf alle Oxodoxen. Ich musste an Juden Pauls Tabula Rabula denken. Aber bei aller Einbildung und Torheit, ich habe diese Art Menschen doch recht gern. Auch Jakob Losch ist ein Prachtkerl mit so viel Anständigkeit des Empfindens, so viel Gerechtigkeit und Menschenliebe, wie man sie wirklich nur bei Anarchisten findet. Ich sollte aus meinen Versen vortragen, und außer mir gab auch Frau Losch einige Rezitationen zum Besten. Es war rührend, wie die einfache Frau mit ihrem breiten oberbayerischen Dialekt die Hände verlegend an der Schürze drehend, ohne eine Spur von Talent, McKays unschuldig verurteilt sprach, diesen temperamentvollen, aber doch künstlerisch schwachen Monolog eines, der von der Gesellschaft zum Verbrecher gemacht wurde. Sie geriet sichtlich in Erschütterung bei ihrem Vortrag und mich ergriff das Gedicht bei diesem ganz kümmerlichen Hersagen mehr, als hätte es keins gesprochen. Bierbaums weißer Maulwurf folgte. Daran, dass dieser Vortrag einfach komisch auf mich wirkte, erkannte ich wieder, wie viel stärker Dichter McKay ist. Auch dann noch, wenn sich Bierbaum einmal zum Sozialsatiriker erhebt. Ich musste eine ganze Menge Gedichte zum Besten geben. Zum Schluss gab es noch eine ausgiebige Diskussion, in der ich den Genossen noch einmal klar zu machen suchte, dass es eine Unmöglichkeit sei, gleichzeitig dem Sozialistischen Bunde und einem Arbeiterverein anzugehören, dessen Beiträge der Sozialdemokratischen Partei zugute kämen. Auch bekämpfte ich die leider auch von Landauer geförderten Pläne mancher Genossen, jetzt schon mit einer Siedlung zu beginnen. Nur keine Konzessionen, lieber nichts als Kompromisse. Gegen 11 Uhr brachten mich alle in die Stadt hinunter und ich schlief im Hotel Einhorn für 2 Franken recht gut. Heute früh dampfte ich von Luzern ab, nachdem ich in aller Frühe einen lustigen Stammbuchvers gemacht hatte. Von Landschaft war wenig zu sehen. Der Himmel überall trübe, tief bewölkt und neblig. Dabei plumpe, unschöne, zusammenhangslose Berge. Ich weiß nicht, was die Menschen daran so berauschend schön finden können. Sie versperren mir den Ausblick und beleidigen mein Bedürfnis nach harmonischen Gebilden. Weiter nichts. Ein Trost auf der Reise war die Fahrt über den leider auch schwer verhängten Bodensee, der in seiner Weite und Mächtigkeit meine ganze Liebe hat. Dort sind die Bergzüge am Platze. Sie schließen aneinander an und stehen nicht unverschämt direkt vor der Nase. Uli, die ich telefonisch verständigt hatte, begrüßte mich zärtlich am Bahnhof. Sie sieht angegriffen aus. Ich war mit ihr im Café Wittelsbacher Passage und aß mit ihr in der neuen Börse Abendbrot. 5 Mark schenkte ich ihr in bar. Dann mietete ich mich hier ein. Nun ist es bald Mitternacht. Ich will schlafen gehen. Einige Bemerkungen, die ich gern noch über die letzten Zeitungsneuigkeiten gemacht hätte, muss ich bis morgen aufschieben. Vor allem über den Verlauf des Sozialdemokratischen Parteitags in Magdeburg. Dass Josef Kainz in Wien gestorben ist, sei nur registriert. München, Dienstag, der 27. September 1910. Ich bin tief empört und diese Gemütsstimmung danke ich natürlich wieder der lieben Familie. Da bringt mir das Mädel einen Brief meines teuren Bruders ans Bett, in dem er mir nun die gnädige Bereitschaft der Geschwister kundgibt, mir monatlich je 25 Mark Zuschuss zu gewähren. Schön. Sehr schön. Aber da man ja nie wissen kann und damit das Geld auch ausschließlich für mich verwendet wird und weil es ja so sehr wichtig ist und auf das ich das geschwisterliche Opfer nun auch ganz würdige und anerkenne, soll der Monatswechsel nicht an mich, sondern direkt an die Pensionsmama geschickt werden. Natürlich nur die 130 Mark, die die Pension kostet, die anderen 45 Mark an mich. Diese neueste geschwisterliche Liebesleistung übertrifft doch wieder alles Dagewesene. Ich muss mich also, um das Almosen zu verdienen, sogar mit dem 100-Mark-Wechsel, den ich bisher bedingungslos bekam, unter Kuratel begeben. Aber natürlich, Onkel Leopold schrieb gleichzeitig eine Postkarte, ganz ausschließlich zu meinem Besten. Natürlich, das ist ja gerade das Abscheuliche, dass alles, was zu meinem Besten an mir geschieht, so ekelhaft entwertet wird, dass mir niemals die Möglichkeit zu einer dankbaren Stimmung gegen meine Wohltäter gegeben wird. Ich werde noch einen Vermittlungsvorschlag machen, das Einsenden der Pensionsquittung anbieten, aber schlimmstenfalls muss ich natürlich auch diesen Trank schlucken. Ich muss bei Gott das Alter meines Vaters teuer bezahlen. Gestern war ich mit Uli auf der Oktoberwiese. Ein kolossaler Betrieb. Es mögen wohl an 100.000 Menschen da gewesen sein. Ich bin gern, wo sich die Menge drängt. Der hässliche Einzelne wird dann so unpersönlich und hilft zur Schönheit einer gewaltigen Ganzheit. In ein paar Buden sahen wir menschliche Monstrositäten. Einen jungen Menschen von 2,30 Meter Länge, der zwei winzige Zwergmenschen vorführte, die doch recht widerlich wirkten, besonders als sie mit unmöglichen orangen Couplets über ihre eigene Misswachsenheit vortrugen. In einer anderen Bude zeigte man einen Kerl, halb Mensch, halb Kamel. Dies galt indessen nicht für seine Intellektualität, sonst hätte man kaum gewagt, ihn als Außergewöhnlichkeit zu demonstrieren, sondern für seinen Körperbau. Er hatte nämlich Beine und Füße, die von einer gelbbraunen Hornmasse überwachsen waren, ganz von der Farbe von Kamelbeinen. Sonst waren die Beine recht gut gebaut und auch von einem Huf war keine Rede. Interessiert hätte mich, wie weit dieser Überzug reichte, besonders ob die Genitalien normal waren. Aber bis etwas über die Knie reichte keusch ein Hemd. In derselben Bude sehen wir dann einen Automatenmenschen. Das war ein puppenhaft angestrichenes, schandhässliches Wesen, das breitbeinig, unbeweglich und mit verglasten Augen dastand, auf die Faxen des Konferenciers hin groteske Bewegungen mit den Armen und Oberkörpern vollführte, genau wie aufgezogen, marschierte wie die Blechfigürchen, die man laufen lassen kann, kurz, man war durchaus im Zweifel, ob es ein Mensch oder ein Automat war, und der starre Ausdruck der Augen, der auch als ein Stab bis dicht davor und darüber hin und her bewegt wurde, unbewegt blieb, benahm fast jeden Zweifel, dass es sich um eine Maschine handelte. Nach einigen belebenden Physematenten des Dompteurs jedoch bekam das Instrument plötzlich Bewegung, klappte die Augen auf und zu, verbeugte sich und erklärte höchst selbst, dass er jetzt Ansichtskarten verkaufen werde, was er auch tat. Dann stellte er sich wieder breitbeinig hin, klappte die Augen zu einer blöden Starrheit hoch und war wieder Puppe. Die abgegebene Erklärung, dieses Monstrum sei der einzige Mensch, der fähig sei, sich aus eigenem Willen selbst zu hypnotisieren, ist natürlich Unsinn. Die Kunst des Mannes besteht darin, dass er die Augenmuskeln beherrscht, um jedes Zwinkern abstellen zu können, ferner, dass er die Glieder steif und automatisch zu bewegen vermag. Zudem ist er so vortrefflich ekelhaft geschminkt, dass die Illusion einer Wachsnachbildung völlig erreicht wird. Was für Existenzen! Ich fragte mich nachher, was wohl einst aus solchen Menschen wird, die durch körperliche Vorbildung zu Ungeheuern wurden, wenn die Jagd nach dem Brot kein Erfordernis einer schuftigen Gesellschaftsordnung sein wird. Ob sie auf ihre Missratenheit so eitel sein werden, dass sie sich doch zur Schau stellen werden? Und ob die Menge auch dann noch gierig hinunterlaufen wird, wo solche Monstren zu sehen sind? Wer kann das entscheiden? Ich muss mich schütteln, wenn ich dergleichen gesehen habe, um den eklen Eindruck loszuwerden. Die vielen schütteln sich auch, aber sie empfinden ein Grauen, das einer Art Wollust verdammt ähnlich ist. Abends suchte ich die Torgelstube auf. Als ich an dem Stammtisch trat, wo ich Grumpenberg mit etlichen fremdaussehenden Herren sitzen sah, wurde ich plötzlich von einem Tisch hinter mir angerufen und sah dort zu meiner großen Freude Alexander Moisi sitzen. Ich begleitete ihn, da er eben im Fortgehen war, bis vor seine Wohnung. Am Donnerstag will er mir für die Wiederholung der von Reinhardt inszenierten Aufführung des Ödipus von Sophokles in der Musikfesthalle der Ausstellung ein Billett reservieren lassen. Ich freue mich sehr darauf. München, Donnerstag, der 29. September 1910. Es ist etwas Erfreuliches aus der Zeitgeschichte zu vermerken. In Berlin haben große Zusammenrottungen von Arbeitern und Frauen stattgefunden, die mit den Streikbrechern bei einem Moabiter Kohlenarbeiteraufstand Händel gesucht haben. Es ist zu Schießereien gekommen, die Menge hat das große Polizeiaufgebot angegriffen. Eben fährt, wie zur Illustration der freudigen Gefühle, die mich angesichts der Volksenergie beseelen, unter großem Gepränge an der Spitze laut blasend eine berittene Musikkapelle, eine Batterie Artillerie unter meinem Fenster vorbei, ein endloser Zug von Kanonen und Pferden, deren Rasseln und Trappeln meinen Schreibtisch erschüttert. Das Volk bleibt gaffend stehen. Es scheint sich ein wenig Gedanken darüber zu machen, mit wessen Geld, zu wessen Schaden und auf wessen Knochen diese Mordinstrumente entladen werden könnten. Gott sei Dank, der ekle Zug ist vorbei. Also in Berlin hat es richtige Straßenrevolten gegeben. Eine Kirche wurde von der Menge gestürmt, es wurde aus den Fenstern geschossen, Frauen haben in ihre Häuser eindringende Polizisten, die unter persönlichem Kommando des bemerkenswerten Polizeipräsidenten von Jago stehen, angegriffen. Eine warf solchem Burschen eine brennende Petroleumlampe an den Kopf. Kurzum, einmal ein deutlicher Beweis, dass sich auch deutsche Proletarier nicht mehr alles bieten lassen. Grauenhaft ist der Gedanke an die Strafprozesse, die den Exzessen folgen werden. Es wird viele Jahre Zuchthaus geben und natürlich macht die liberale Lumpenpresse vom Schlage der Münchner neuesten Nachrichten schon jetzt scharf. Aber trotzdem, man kann von solchen Vorfällen ermutigt werden, wieder Vertrauen fassen zu den guten freiheitlichen Instinkten des Volks. Besonders beglückend ist die Lehre, die sich aus der Tatsache ergibt, dass die Arbeiter so hoch über ihre Führer hinausgewachsen sind, dass sie es wagen, ihren jämmerlichen sozialdemokratischen Leithammeln diese Unannehmlichkeit zu bereiten. Wieder bestätigt sich mir, was ich immer wusste, dass die Berliner Arbeiterschaft die beste, männlichste, selbstständigste und freiheitlichste in Deutschland ist. München, Sonntag, der 2. Oktober 1910. Jetzt habe ich glücklich das Zimmer in dieser Pension, in dem ich bleiben werde, und für die nächsten Tage steht mir die peinliche Aufgabe bevor, meine unzähligen Köfferchen und Kartons auszupacken. Denn ich will mich hier einrichten, als ob ich jahrelang wohnen bleiben sollte. Ist erst alles in Ordnung, dann hoffe ich, wird auch wieder rechte Arbeit in Gang kommen. Landauers Artikel im neuen Sozialist befriedigt mich sehr, wenn ich ihn auch nicht überall unterschreiben möchte. Er konzidiert meinen Absichten über die Freiheit in Sexualdingen mehr, als ich je erwartet hätte, und schränkt die maßlosen Schimpfereien des Tarnowska-Artikels sehr ein. Seine Verteidigung der Ehre präzisiert er dahin, dass unter Ehe auch Vielehe oder Gemeindeehe verstanden werden könnte. Ferner gibt er die Entwicklung der Geschlechtlichkeit auf alles seelische Erleben zu, mithin auch in den Freundschaften von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Was er aber noch gegen meine Auffassung aufrecht hält, fasst er in die versöhnlichste Form, zum Beispiel in die Frage, ob wir denn die Freiheit der verantwortungslosen Lust überhaupt vertragen würden. Kurzum, ein sehr lieber, verständiger Artikel, in dem fast etwas wie Reue über den früheren durchklingt. Ich bin sehr froh, keinen Groll mehr gegen diesen Freund tragen zu brauchen. Sehr gute Worte findet Landauer in der gleichen Nummer zu den Moabiter-Streikunruhen, die noch immer nicht ganz beendet zu sein scheinen. Das haarsträubende, stupide und viehische Verhalten der Polizei wird in ruhigen Worten kritisiert und der Verdacht angedeutet, dass die ganze merkwürdige Sache von Drahtziehern bewirkt worden ist, die nach einer Wahlperiode zur Besänftigung des durch Steuern, Teuerung und die Verfahrenheit des öffentlichen Dinge aufgebrachten Bürgertums suchen. Sehr wahrscheinlich. Dumm und teilweise sogar infam ist das Verhalten der sozialdemokratischen Presse den Vorgängern gegenüber. So treffend der Vorwärts manches vorbringend, was sich gegen das brutale Losschlagen mit Säbeln auf Greise, Frauen und Kinder richtet, so falsch ist es, wenn er die Ursprünge dieser Krawalle dem Mob und Janhagel zuweist. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass gerade die Arbeiter in sehr berechtigter Wut gegen die Streikbrecher, die unter dem Waffenschutz der hohen Polizei ihr jämmerliches Geschäft verrichten, vielleicht unter Drohungen protestiert haben. Es heißt, ernste Vorgänge entwürdigen, wenn man sie um zweifelhafter taktischer Vorteile willen unernst hinstellt. Der Vorwärts, von dem Münchner sozialdemokratischen Revolverblatt rede ich nicht, stände würdiger da, hätte er von vornherein jeden Angriff auf die Arbeiterverräter und die bezahlten Verbrecher in Schutzmannshelm gutgeheißen. Hätte ich nur den Van Hagen noch hier. Ich möchte so gern die Urteile dieses Konservativen über die Berliner Schutzmannschaft zitieren, die er gleich bei deren Entstehen fällte. Frieda hatte mir vorgestern erzählt, dass der Baron Rechenberg in Ascona im argen Dilemma sei. Er fürchtet bald zu sterben und möchte keinesfalls seine schoffle Familie als seine Erben wissen. Deshalb sucht er nach einer irgend möglichen Frau. Ich sagte sofort, die Gräfin. Gestern war die Gräfin nun bei mir, um Adieu zu sagen. Sie ist leider dauernd nach Berlin gezogen. Ich setzte ihr die Sache auseinander und das Ergebnis war, dass ich noch gestern Nachmittag einen Brief an Rechenberg abschickte, in dem ich ihm mitteilte, dass ich ihm eventuell helfen könne. Natürlich nannte ich ihm keinen Namen. Bedingung wäre, dass sie keine Geschlechtsgemeinschaft mit ihm zu haben brauchte und ihre volle Freiheit hätte. Es kommt nur darauf an, was er ihr für Garantien bieten kann. Möglicherweise könnte er den kleinen Rolf adoptieren, so wäre ihm auch der Wunsch nach einem Kinde erfüllt. Ich wäre sehr glücklich, wenn die Geschichte gelänge. Dem braven, taubenversoffenen Kerl wäre sein Lieblingswunsch erfüllt und er könnte ruhigen Gemüts eingehen und die liebe, feine, tapfere Gräfin käme endlich aus den schrecklichen Geldsorgen und Abhängigkeiten heraus. Es handelt sich um Franziska zu Reventlow, möchte ich nur kurz einwerfen. Freilich, der jüdische Anarchist als Ehehelfer zwischen Grafen und Baronen hat etwas sehr Komisches. Das soll mich indessen nicht hindern, was Gutes zu stiften. Schade, jammerschade, dass die Gräfin von München fort ist. Sie wird mir oft fehlen. München, Montag, der 3. Oktober 1910. Sollen diese Tagesaufzeichnungen für mich selbst als Erinnerungsstützen Wert haben, so müssen sie ehrlich sein, die notierten Ereignisse niemals fälschen und für mein gegenwärtiges Erleben wichtige Vorgänge nicht verschweigen. Die Rücksicht darauf, dass die Notizen einmal publiziert werden könnten, darf nichts entscheiden. Steht schon manches in diesem Heft, was die Veröffentlichung in den nächsten Jahrzehnten sowieso ausschließt, so werde ich mich auch nicht abschrecken lassen, Sachen einzutragen, die die Drucklegung zu meinen Lebzeiten und vielleicht noch lange darüber hinaus überhaupt verbieten. Ob sich in 80 oder 100 Jahren mal jemand findet, der meine Tagebücher der öffentlichen Mitteilung für wert halten und herausgeben wird, kann ich nicht wissen. Niemand, der aus dem Tagesgeschehen und Erlebten heraus Notizen schreibt, kann deren Kulturdauer ermessen. Über den Wert von Tagebüchern entscheidet nicht das Talent des Verfassers, denn die Zusammenhangslosigkeit der Bemerkungen hindert doch die Entstehung eines literarischen Meisterwerks, sondern der Rhythmus der allgemeinen und persönlichen Ereignisse, die registriert werden. Also, ich will ehrlich sein, soweit ich es von mir selber nur kann, und ich will auch nicht vor einer Entblößung meiner Geschlechtlichkeit Halt machen. Mit dem Stubenmädel hier habe ich seit heute Nacht ein richtiges Verhältnis. Bisher hatten wir uns nur geküsst. Gestern hatte sie Ausgang und ich führte sie auf die Oktoberwiese, die heute geschlossen wurde, und nachts kam sie zu mir ins Zimmer. Es stellte sich die überraschende und merkwürdige Tatsache heraus, dass das 20-jährige Mädchen noch unberührt war, und so habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Deflorierung vorgenommen. Und nicht minder merkwürdig ist, dass das gute Kind rasend in mich verliebt ist, ja, sich, wie sie mir beichtete, auf den ersten Blick in mich verliebt hat. Bei mir, ich glaube daran sicher zu sein, ist von Verliebtheit gar nicht die Spur vorhanden. Das Mädchen rührt mich mit ihrer wilden Zärtlichkeit, ich bin daran so wenig verwöhnt. Es rührt mich umso mehr, als ich doch wirklich bei Frauen dieser Art sonst ganz abfalle und mir immer eingebildet habe, es gehöre schon eine ungeheure Differenziertheit dazu, wenn eine Frau zu mir in zärtlichen Empfindungen aufglühen kann. Die Kleine ist niedlich, aber keineswegs schön. Sie küsst prachtvoll und drückt sich alle Augenblicke zu mir ins Zimmer, um es tun zu können. Für mich hat dies Verhältnis den Reiz der Neuheit und noch manchen anderen Reiz. Nur, dass sie Frieda heißt, ist greulich. Dieser Name hat in meinem Leben eine zu köstliche Bedeutung, als dass ich ihn für ein neues Erlebnis anwenden könnte. Ich werde für die Kleine schon einen Namen erfinden müssen, aber froh bin ich, dass ich endlich einmal und doch hoffentlich für längere Wochen sexuell versorgt bin. Ich würde jetzt ein bisschen zu den Tagebüchern sagen. Das Thema Liebe, die Jagd nach Liebe, spielt eine Hauptrolle in diesen Tagebüchern, unverhältnismäßig stärker, als es jetzt hier zum Ausdruck kommt. Es nimmt streckenweise die Form einer Manie an oder einer Besessenheit. Andere Themen, die ihn sehr stark beschäftigen, sind die Kontakte, die Besuche in den Kneipen von, also den Bohemkneipen von Schwabing, das Café Stefanie, die Torgelstube, und noch andere Lokale, in denen Heinrich Mann, Verkehrten Wedekind, Meiering, Roda Roda. Man findet die Namen dann alle dort. Mühsam liebte den Umgang mit diesen Koryphäen der Literatur und auch mit den Schauspielern, die abends aus den Vorführungen kamen und sich dann in die Torgelstube setzten und zusammen mit den schönen Schauspielerinnen, hinter denen Mühsam natürlich auch her war. Das sind Themen, die unter anderem oder die vor allem in diesen Tagebüchern vorherrschen. Es kommen auch andere, also seine Probleme, Geld zu kriegen. Diese Zuteilung von Geld durch den Vater empfand er als schwere Demütigung. Obwohl er Wert legte auf diese Abhängigkeit, denn das enthob ihn der Mühe, arbeiten zu gehen oder selber Geld zu verdienen. Das heißt, er brauchte das Geld eigentlich, um pokern zu können, um Schach spielen zu können, gegen Geld, das gehörte dann, oder Domino, und die Frauen zu beglücken, denn ganz umsonst war das ja alles nicht. Das alles zusammen macht sein Erleben aus und er saugt es in sich auf und er braucht das Tagebuch oder benutzt das Tagebuch, um das alles so, wie er es erlebt, festzuhalten, nicht nach irgendwelchen Hierarchien, nach der Bedeutung, sondern so, wie es ihm in den Kopf kommt, kommt es wieder raus und landet auf dem Papier und fügt sich dann zu so einem Tageseintrag zusammen, der völlig bunt gemischt ist, aber am Ende ist der Tag von Erich Mühsam rund. Das heißt, er hat ihn zu Ende gebracht, er kann schlafen gehen oder er kann in die Kneipe gehen. Und das ist die wichtige Funktion, die das für ihn hat. Er schafft sich jeden Tag selbst, also die Person, die er selbst ist, die schafft er, indem er es aufschreibt. Es reicht nicht, dass sein Erleben alles um ihn herum und in ihm selbst stattfindet. Es muss diese Form finden. Und es findet tatsächlich eine Form, wenn man diese Sätze hört. Das sind fließende Sätze. Die sind alle flott auch hingeschrieben. Die sind nicht ausgedacht. Es gibt kaum Verbesserungen in diesem Text. Wenn man die Handschrift sieht, kann man im Internet übrigens tun. Er hat sich kaum verbessert, er hat sich kaum vergaloppiert in diesen Sätzen. Es ist alles ein fließender, es fließt aus ihm raus und es entsteht dann die Person Mühsam. Und man fragt sich, was das für eine Person ist. Wir hatten ja gehört, er ist Anarchist. Was er hat sich auch gefragt, wie lebt eigentlich ein Anarchist? Ein Anarchist besteht ja nicht aus Kampfaktionen, aus Taten und aus Thesen und Rhetorik, sondern er ist ja auch ein Mensch, der all dies, was er nach außen kundgibt, in sich entwickeln muss. Das heißt, er muss ja die Haltung, er muss ja wie ein Anarchist leben. Aber wie lebt ein Anarchist? Diese Frage musste er sich stellen, hat er sich gestellt. Er war ja sozusagen, er musste dieses Anarchistsein nicht täglich praktizieren, sondern er war ja schon einer. Aber er lebte trotzdem genauso wie andere. Er musste alles tun, was die anderen auch taten, aber er tat es auf andere Weise. Und dieses Anderssein musste er artikulieren, um es sozusagen zu einer Haltung zu bauen. Und das ist der wesentliche Ansatz, das wesentliche Motiv, vermute ich, dazu, dass er sich tatsächlich dazu brachte, jeden Tag dieses Tagebuch zu schreiben, was ja für ihn auch eine Leistung war, weil er ein spontaner, flatterhafter Mensch war. Aber dieses Tagebuch wurde für ihn zu einer Art Lebensmittelpunkt. Er hat also eine anarchistische Lebenshaltung versucht aufzubauen. Das war deshalb notwendig, weil er als Anarchist ja die bürgerliche Moral, die christliche Moral, das öffentliche Bewusstsein ablehnte. Das war ja alles sozusagen von bürgerlichem, von feudalem Denken beherrscht. Und er wollte ja gerade was dagegen setzen. Er wollte ein neues Denken, einen neuen Menschen, einen Menschen, der als Anarchist aus sich selbst eine eigene Haltung, eine eigene Weltsicht entwickelt und diese lebt und weitergibt und sozusagen andere Menschen davon überzeugt, dass es besser ist, Anarchist zu sein, um es mal jetzt ein bisschen einfach zu sagen. Aber das war seine Grundhaltung und die musste er ja nicht nur nach außen tragen, sondern die musste er auch in sich entwickeln. Und Mühsam war insofern schon ein besonderer Mensch, weil er diesen Kampf, den wir gehört haben mit seinem Vater, diesen Erziehungskrieg, den hat er am Ende gewonnen. Das heißt, Mühsam ging aus dieser Kindheit hervor als Sieger. Er hat gelernt, er ist nicht klein zu kriegen. Die können ihn bestrafen, wie sie wollen. Er hat alle Strafen durch. Er weiß, am Ende ist er immer noch Erich Mühsam und er macht weiter. Und mit diesem ungeheuren Selbstbewusstsein, was er da aufgebaut hat, hat er dann weiter sein Leben aufgebaut, weitergeführt. Und kommt immer wieder heraus, dass er, wenn er sich artikuliert, vor allem diese auf sich selbst beharren, dieses alles aus sich selbst, die alle Haltung und Meinungen aus sich selbst schöpfen, nicht auf andere hören, auch die moralischen Wertungen, die da im Raum stehen, die sollen für ihn nicht zählen, sondern es ist sein eigenes Ich, was zählt. Dieses eigene Ich kommt natürlich, wenn man mal ein bisschen zurückverfolgt, was er in seiner Jugend gelesen hat. Da steckt zum Beispiel sehr stark Nietzsche da drin, der Zarathustra, also der Mensch, der die Welt aus sich selbst heraus erlebt und neu schöpft und dann nach außen trägt. Einerseits prophetisch, er sah sich auch ein bisschen als Prophet des Anarchismus und andererseits aber auch als jemand, der die Welt verändern will, der die Welt nach seinem Bilde schaffen will und mit einem gewaltigen Anspruch auftritt und dies aber auch im Leben leben muss, nicht nur rhetorisch. Und das ist sein Ansatzpunkt, täglich zu schreiben, was macht mich eigentlich aus, was gehört zu mir und was muss ich abstoßen. Und er sagt auch dann, es gehört alles zu mir, mein ganzes Leben, nicht nur meine politischen oder meine gesellschaftlichen Ansichten, sondern auch, was in mir passiert. Meine Geschlechtlichkeit macht mich sehr stark aus und noch vieles andere. Und all dies muss ich artikulieren. Da gibt es kein Tabu. Denn je mehr ich zu meinem mache, umso größer bin ich und umso weiter gespannt bin ich als Persönlichkeit. Und ich muss auch meine Widersprüche muss ich akzeptieren. Ich muss sie annehmen als Teil meiner selbst. Und ich muss sie in mir austragen und ich muss sie aushalten. Und auch das ist Teil meiner anarchistischen Haltung. Das heißt, man liest, wie er sich selbst auch als jemanden beschreibt, der Fehler begeht, der Unsinn macht, der sich selbst sozusagen widerspricht, der sich lächerlich macht und dies aber aushält und dies auch alles mit in seine Haltung einbezieht. Und daraus entsteht ein Humor, den er auch sehr ernst vorträgt, aber der dadurch eine merkwürdige Komik kriegt, die man nur als mühsamsche Komik bezeichnen kann. Man lacht oft und weiß selbst nicht warum. Ich weiß nicht, ob er darüber gelacht hat oder ob er sich wirklich so ernst genommen hat, wie er das beschrieben hat. Aber das gibt ein merkwürdig schillerndes Bild von ihm selbst, was aber weit aufgespannt ist und in diesem Tagebuch zusammenfließt, so dass es dann in diesem Zusammenfließen plötzlich zu Literatur wird. Und das ist ein Effekt, den kann man auf jeder Seite finden, auch wenn man sich fragt, warum schreibt er jetzt zum 100. Mal, wie er auf die Emmy draufsteigt. Aber er schreibt es immer wieder, es gehört auch immer wieder für ihn dazu. Und das ist dieser durchgängige Stil, der plötzlich ihn für mich zu einem Schöpfer einer literarischen Form macht, die keiner vor ihm und keiner nach ihm wieder so hingekriegt hat. Und das hält er 15 Jahre durch. Die schönsten Jahre waren, ich sag's mal jetzt so, die des Kaiserreiches. Da hatte er die Freiheit. Da hat er sich in Schwabing seinen eigenen Freiraum geschaffen, zwischen Polizeiüberwachung und diesen Freiheiten, die er sich nahm und dem, was in Schwabing möglich war. Also diesen Freiraum wollte er ausweiten und er wollte natürlich auch, dass Leute gewinnen, die das mit ihm mitbetreiben, die Anarchie sozusagen in die Kreise der Künstler und in die Kreise des damals sogenannten Lumpenproletariats hineintreiben. Und er wollte der Stifter einer anarchistischen Gegenkultur werden. Und dafür, da spielt das Tagebuch natürlich auch eine wichtige Rolle dabei, um diese Haltung in ihm auszubilden. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs änderte sich das Bild. Das wird dann in den nächsten Bänden sichtbar. Mühsam wurde aus der Bahn geworfen durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Er brauchte ein paar Monate, um wieder neue Orientierung zu finden. Die schöne Zeit dieser Bohème war vorbei. Die ganzen Leute, die er kannte, teilten sich auf in Kriegsbefürworter und Patrioten und auf der anderen Seite Kriegsgegner. Sie haben sich gestritten und bekämpft. Das heißt, die wunderbare, entfaltete Bohème-Kultur ging dem Untergang entgegen. Es kam dann die Münchner Räterepublik. Bei Mühsam gibt es da ein Loch. Einige Tagebücher sind aus Gründen verschwunden, über die ich nachher noch kurz rede. Dann kamen 5,5 Jahre Tagebuch in der bayerischen Festungshaft, die sich sehr stark von dem unterscheiden, was wir hier sehen. In der Festungshaft haben die Tagebücher vor allem die Funktion gehabt, dass er, nachdem er dort isoliert wurde von seinen eigenen ehemaligen Mitkämpfern und Freunden. Als Anarchist war er in dem Richtungskampf, im politischen Richtungskampf der verschiedenen linken Gruppierungen plötzlich zum Außenseiter geworden und wurde von allen Richtungen bekämpft. Das wurde in Form von persönlichen Feindschaften, von Intrigen, von Verrätereien aller Art ausgetragen. Mühsam hatte einen schweren Stand und er hatte am Ende nur noch das Tagebuch, um sich mit diesem Erleben und mit sich selbst auseinanderzusetzen. Eine sehr niederschmetternde Lektüre. Vor allem 5,5 Jahre erlebt man, wie der Strafvollzug in Bayern von Tag zu Tag verschärft wurde, um diese ehemaligen Revolutionäre klein zu kriegen. Und ich glaube, dort wurde einiges eingeübt von dem, was dann später in den KZs praktiziert wurde. Mühsam war also ein früher Zeuge dessen, was dann später auch tatsächlich passieren würde. Und er fiel ja dann auch den Wachmannschaften zum Opfer, die vorher 13 Jahre zuvor die Räterepublik blutig zusammengeschossen hatten. Mühsam war knapp diesen Morden entkommen, weil er da schon im Gefängnis saß. Aber sie haben sich dann an ihm gerecht. 1934 wurde er dann von den SS-Leuten ermordet, die damals schon als freigesetzte Reichswehrsoldaten die Räterepublik zusammengeschossen hatten. Dies nur kurz davor. Blick, wir haben ja also noch eine glückliche Zeit von ihm. München, Sonntag, der 7. Mai 1911. Der elende Tripper. Ununterbrochen macht er sich bemerkbar, stört mich in meinen Absichten, lähmt meine Aktionen, vergiftet meine Laune. Nun laboriere ich seit 3 Wochen dran und noch merke ich fast gar keine Besserung. Morgen will ich noch einmal zu Hausschild. Ich muss der Schweinerei endlich energisch zu Leibe gehen. Gestern Abend war es wieder grässlich. Emmy war im Café. Ich hatte vorher im Luitpold Edouard, Joël und Frau getroffen. Sie war sichtlich geil auf mich und bat mich, ich möchte sie, ehe ich in die Torgelstube gehe, heimbegleiten. Ich tat das, ging mit hinauf zu ihr ins Atelier und regte mich an ihren Küssen furchtbar auf. Dann zog sie sich um und ich sah sie nackt, was mich so toll machte, dass ich vor Schmerz und Wollust hätte schreien mögen. Das enge Suspensorium wäre unter dem Druck des mächtig gestrafften Gliedes beinahe gerissen. Wir waren beide sehr betrübt, dass wir nicht tun konnten, worauf wir beide brannten. Genau dieselbe Geschichte wie vor 5 Jahren in Wien, wo ich nackt neben der ebenfalls geschlechtskranken Irma Karczewska lag. Wir küssten uns wie wahnsinnig und mühten uns, wenigstens mit Mund und Fingern einander Genüge zu tun, aber schließlich war der Widerstand des Schmerzes doch immer noch größer als der Antrieb der Lust. Das war damals die Tragik, dass wir uns erst kennengelernt hatten und dann bald auseinandergingen, so dass wir nie dazu kamen, einen richtigen Coitus miteinander zu vollziehen. Schon nachmittags war ich bei Emmy gewesen. Morax, Fräulein Vital waren da und ich zeichnete einen Bilderbogen zu der Schauerballade, die Emmy und Morax zusammen bei Kati vortragen wollten. Es sind sehr lustige Bilder geworden, die Emmy sehr primitiv und dadurch umso wirksamer antuschte. Eduard Joel ist ein netter Kerl, aber unsere Interessen gehen doch allmählich weit auseinander und ich kann nicht leugnen, dass ich seine Gesellschaft umso mehr schätze, je deutlicher mir die Möglichkeit scheint, von ihm Geld für den Kain herauszuschinden. Angebohrt habe ich schon. Heute Nachmittag werde ich wieder mit dem Ehepaar beisammen sein. Ob es etwas herausschauen wird? Nach dem Intermezzo in Emmys Atelier begleitete ich sie bis vor den Simpel. Das süße Ding trug auf dem ganzen Weg Leuchter und Kerze in der Hand, damit sie auf dem Heimweg die Treppen hinauffinde, zumal sie die Nacht engert versprochen hatte. Sie erzählte mir das ganz arglos und mit vielem Bedauern darüber, dass ich nicht imstande bin, meine Pflicht zu tun. Sie könne unmöglich so lange allein schlafen. Dass es gerade Engert sein sollte, war mir sehr fatal. Aber wer will den Weibern ihren Geschmack vorschreiben? München, Montag, der 22. Mai 1911. Donnerwetter. Der 22. Von der neuen Kain-Nummer ist noch gar nichts da. Und ich muss wirklich diese Blätter etwas vernachlässigen, will ich das meinige für das Blatt tun. Ich weiß noch nicht einmal, was alles hineinkommt. Über den Hauptartikel bin ich noch ganz im Unklaren. Gestern, als ich an die Arbeit wollte, rief mich Emmy aus dem Café Bauer an, ich möchte hinkommen. Dort kam nach einiger Zeit Wilhelm Michel und Frau und wir gingen ins Stefanie, wo ich mit Michel Billard spielte. Nachher zu Emmy aufs Atelier. Das ist eine wüste Bude. Ein mächtiger Raum, dessen ganzes Mobiliar in einem dürftigen Lager, einem Ecktisch, einer primitiven Waschvorrichtung, ein paar unterschiedlichen Sitzgelegenheiten und einer Staffelei besteht. Alles unglaublich verschmiert, ein wüstes Durcheinander von Abfällen, Papier, kleiderähnlichen Stoffen und Malgerätschaften. An den Wänden Zeichnungen von allen Bekannten und Heiligenbilder, Kreuze und Ähnliches. Denn Emmy ist katholisch fromm und trägt sich mit der Absicht, zum Katholizismus überzutreten. Morax und Ida und Engert lagerten in dem Atelier, in dem Emmy, angetan oberhalb mit einem verschlissenen Herren-Gehrock und unten mit feinen Batistenhöschen herumsprang und den schmierigen Engert karessierte. Morax besaß eine Familienkarte für die Blumenseele und wir beschlossen, allesamt dorthin zu gehen. Wir nahmen vor dem Café Bauer eine Droschke, aus dem Café kamen noch Kellner und Otten, die sich mit Morax in eine zweite Droschke setzten und nun fuhr die ganze groteske Kavalkade unter den erstaunten Grinsen des zusammengelaufenen Publikums davon. Wir sahen wüst genug aus. Ich auf dem Rücksitz, nach vorn Engert, dessen Abgeschabtheit nach gerade beängstigend wirkt und der in seiner unerhörten Länge mit dem gewaltigen Maul, der schwarzräderten Brille, den wilden Haaren und den dürren Bewegungen unerhört auffällig wirkt. Neben ihm die kleine, verhutzelte, proletarische, kränkliche, unsagbar hässliche Ida Weber und dann Emmy mit dem goldigen, kurzen, jungen Haar und dem schwarzen Käppi darauf, dem verschlissenen Gehrock, den sie jetzt als Paletot trug und dem grünseidigen Fetzen, den sie zur Verdeckung des weißglänzenden Kragens darüber gewickelt hatte und den violetten Strümpfen, die sie leger auf die gegenüberliegende Bank legte, damit ich ihre Beine streichen konnte. So fuhren wir durch alle Hauptstraßen, was an den schönen Sonntagnachmittag erhebliches Aufsehen machte, zumal ich oft erkannt wurde. In den Blumensälen selbst war es ziemlich fad. Am besten gefiel mir eine Kinematographennummer, wo ich zum ersten Mal einen bewegten Film auf dem Film dargestellt sah, der von den Zuschauern zertrümmert wurde. Emmy juchzte wie ein kleines Kind und klatschte bei jedem Reklame-Belichtbild in die Hände. Wir haben allesamt all unser Geld ausgegeben und fuhren nachher mit den letzten Groschen per Straßenbahn zurück. Auch die Fahrt war noch recht fidel. Dann begleitete ich Emmy und Morax bis vor den Simpel und ging ins Stefanie, wo ich Schach spielte. Nach kurzer Zeit rief Emmy mich telefonisch an. Ich solle sofort hinkommen, es sei etwas Dringendes. Morax hatte mich rufen lassen, weil vier Kriminaler, darunter die, die ihn seinerzeit verhaftet hatten, da waren. Nun fürchtete er, dass die Polizei wieder etwas gegen ihn in Schilde führe. Da die unsympathischen Gäste bald gingen, ging auch ich in Stefanie zurück, wo ich Heinrich Mann und Oppenheimer traf. Man scheint mit der Benatzky auseinander zu sein. Er erzählte, dass die Laske Schüler, sie treibt sich immer noch in München herum, ihm aus heiler Haut Krach gemacht habe, weil er angeblich ihren Mann, Herwart Walden, ausgerechnet, einmal nicht ehrerbietig genug gegrüßt habe. Sie beschimpfte ihn ganz unglaublich. Das Bild, das Oppenheimer von ihm gemalt habe, sei viel zu bedeutend. Er sei nur der Text zu Oppenheimers Musik, etc. Mann sagte, er habe sie dabei die ganze Zeit freundlich angelächelt, denn er glaube, sie sei irrsinnig. Das glaube ich auch. Heute früh kam eine Karte von Rechenberg mit der Mitteilung, dass heute geheiratet wird. Gleichzeitig eine Postanwendung von 4 Francs, 3,25 Mark, als Trinkgeld für meine Dienste. Ich werde davon ein Glückwunschtelegramm schicken. Ich freue mich sehr, dass aus der Geschichte etwas geworden ist, wenn nun die Gräfin nur bald zu dem Geld des Schwiegervaters käme. München, Freitag, der 21. Juli 1911. Eben geht Bolz fort. Er erzählt Schauergeschichten von Emmys Zustand, die anscheinend in kompletten religiösen Wahnsinn verfallen ist. Sie verflucht mich und fast alle übrigen Freunde als Ketzer, halluziniert den Teufel, der sie an den Beinen zieht, und in ihrer kleinen armen Psyche scheint alles wild herzugehen. Dabei ist sie geil wie nur eh und je, und Bolz hat nach jedem Coitus, den sie zuerst verlangt, die furchtbarsten Flüche und Anklagen gegen ihn und gegen sich selbst anzuhören. Er ist schon ganz verzagt. Das Schlimmste ist, dass man das Mädel jetzt jeder Gewalttätigkeit für fähig halten muss. Bolz hat sie schon auf der Straße attackiert, als er mit einer anderen Frau ging. Ich muss gewärtigen, dass sie mir mit Revolvern oder Rasiermessern entgegentritt. Das Beste wäre schon, sie ginge je eher, je lieber in ein Kloster. Das wird für ihre verwirrte Seele vielleicht besser sein als das Irrenhaus, wo sie den Zwang spüren müsste. Das arme Mädelchen. Und die dreimal gottverfluchten Pfaffen, die ihr wohl obendrein noch die Hölle heiß machen. Heut früh, jetzt ist's abends, kam Lotte und holte mich ab, als ich gerade baden gehen wollte. Ich ging natürlich mit ihr ins Café. Ich habe sie sehr, sehr lieb. Und jedes Mal, wenn sie mir mit sündigem Lächeln von der bevorstehenden Reise spricht, möchte ich sie vor seliger Freude zerfleischen. Ich habe diese Tage viel an diese Liebe und an die zu Frieda gedacht. Wie ungeheuer töricht sind die Menschen, die da meinen, ein Herz könne nicht gleichzeitig nach mehreren Seiten gezogen werden. Meine Liebe zu Frieda leidet gar nicht durch diese Aufwallung. Denke ich Friedels, dann füllt sich alles Herz mit Sehnsucht und Zärtlichkeit, und doch zweifle ich nicht einen Moment an der Richtigkeit und dem Wert des Gefühls, das mich dem Puma verbündet. Ich kann neben dem Puma sitzen, sie leidenschaftlich zu küssen wünschen und gleichzeitig an Frieda denken, sie herbeisehen und in die Luft greifen in der Illusion, ich erfasse ihre Hand. Und wieder kann ich durch ein Wort, eine Bewegung, einen Blick von Uli zu glühender Liebe hingerissen werden und dann, 5 Minuten später, wenn ich etwa die Valière sehe, deren Hände in Küssen ertränken, kann mit der Uhr in der Hand ihren Atem aufzufangen suchen, bis zu dem Moment, wo ich stürmisch aufbreche, um Lotte zu treffen. Vielleicht ist es dumm und unpraktisch von mir, all das nicht zu verbergen. Aber ich kann nicht anders. Ich könnte mit Lotte im Bett liegen, sie rasend lieben und ihr gleichzeitig von Morgerl vorschwärmen. Wie ist es bloß denkbar, dass ich, da ich, das bilde ich mir doch ein Erotiker bin, wie nicht viele herumlaufen, dass ich so maßlos wenig Glück bei den Frauen habe? Die Natur ist gar zu talentlos. Irgendein Kommiss bekommt's und weiß nichts damit anzufangen. Gestern Abend in der Toggelstube possierte ich die Frau Mewes, ehemalige Grete Gräf. Sie ließ sich sogar auf den Mund küssen von mir. Der Valière und nachher der Frau Weigert küsste ich die Hände. Beide sind mit sehr schönen Händen ausgestattet. Und nachher liefen alle drei mit ihren Ehemännern nach Hause. Es ist ganz verrückt. Dass ich mehr oder weniger aufs Onanieren angewiesen bin, das kommt mir wie der infamste Witz vor, den das Schicksal je ausgeheckt hat. Wäre Strich nur erst fort. Dann geht's mit dem Puma auf Reisen und der Gedanke daran ist so wohltuend wie die himmlischen täglichen Schwimmbäder im Ungererer Bad draußen. Puma, süßes Puma. Weiber, süße Weiber. Liebe, süße Liebe. München, Freitag, der 25. August 1911. Toggelstube. Ein vollbesetzter Tisch mit seltenen Gästen. Randolf, die Svoboda, ein Stück Mist. Feuchtwanger, Weigert, Wedekind, Alten, von Jacobi, Waldau, von Hagen, ein widerlicher Kerl mit blondem Schnauzbart, dessen Namen ich nicht weiß und noch vielleicht dieser oder jener. Nachher kamen Kurt Martens und Wilhelm von Scholz, schließlich auch noch Lina Wojwode und Basil. Am oberen Ende zückt man Spielkarten und ich sah, dass Wedekind nervös wurde. Er ging mit Martens, Scholz war fortgegangen, an einen anderen Tisch und kam plötzlich zu mir. Kurt Martens habe etwas mit mir zu besprechen. An Ecktisch wurde ich dann aufgeklärt, man habe sich nur von den Kartenspielern emanzipieren wollen. Jetzt kamen sehr lebhafte Gespräche auf. Besonders wurde natürlich die Ungeheuerlichkeit des Diebstahls der Mona Lisa erörtert. Wedekind deutete an, dass er Willi Gretor in Verdacht habe, mit der Geschichte in Verbindung zu stehen. Auch mir war dieser Gedanke schon gekommen. In der Flora-Büsten-Angelegenheit war er der eigentliche Macher gewesen. Harden hatte seine Beteiligung damals als Beweis für die Unechtheit angeführt. Ich habe Gretor leider nie kennengelernt. Als ich nach Paris ging, hatte mir die Gräfin Grüße an ihn aufgetragen, aber ich fand ihn damals nicht. Er muss ein interessanter Kerl gewesen sein. Meine Vermutung war, dass er ein Herostratenstück vorliegt. Vielleicht bringt sich demnächst irgendwer um und man findet bei ihm die Reste der Gioconda. Dass das Bild im Auftrag eines amerikanischen Milliardärs gestohlen wurde, ist natürlich auch möglich. Schließlich könnte es auch eine chauvinistische Aktion sein. Das Bild wurde nach Deutschland verschleppt und die Gereiztheit wegen Marokko bekommt eine ethische Stütze. Es ist ein sehr eigentümlicher und unheimlich aufregender Fall. Ich bin, seit ich es las, ganz betroffen und ärgere mich über die Schmöckereien in den Blättern, die den Vorfall schon ganz in ihren dummen Tageskram einregistert haben. Wir blieben sehr lange beisammen. Ein Schutzmann kam und erinnerte Rauschenbusch um 3:45 an die Polizeistunde. Werden alle noch gerne bleiben mögen. Ja, noch ein paar Personen und Begriffe, die da auftauchten. Kein ist die Zeitschrift, die Mühsam herausgab und eigenhändig verfasste, immer so 16 Seiten, ein großer Hauptartikel und Glossen dazu und in den ersten Jahrgängen auch das in Fortsetzung veröffentlichte Tagebuch aus dem Gefängnis. Das war eine Hauptbeschäftigung für ihn, die ihn einmal im Monat 3-4 Tage kostete. Dann hatte er das Heft fertig, gab es in Druck. Und immerhin hat er es durchgehalten, von 1910 bis 1914 jeden Monat ein neues Heft erscheinen zu lassen. Wurde in den Kreisen damals sehr beachtet und hat Mühsam auch den Ruf eines ernstzunehmenden anarchistischen Schriftstellers verschafft. Ein paar Namen. Emmy ist Emmy Hennings. Später heiratete sie Hugo Ball und wurde mit ihm zusammen und noch einigen anderen zur Begründerin des Dadaismus im Kabarett Voltaire in Zürich 1916. Das war ein paar Jahre später. Später wollte sie auch nicht mehr an diese wilde Zeit in München erinnert werden. Die Tagebücher haben erst ans Licht gebracht, Teile ihrer Biografie, die vorher ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurden, bei der Hugo Ball-Gesellschaft und den Biografen von Emmy Hennings. Puma gibt es dann noch, das ist die Puppenmacherin, deshalb Puma, Lotte Pritzel, die so etwa so große Wachspuppen, so Wachs und Textil, sehr duftige, luftige Kreationen schuf und sie war recht bekannt, aber sie konnte nicht wirklich davon leben. Sie brauchte den Herrn Strich, der ihr öfter vorkommt. Herr Strich hat sie ausgehalten, hat ihr Leben bezahlt und hat ihr sozusagen die Freiheit verschafft, ihrer Kunst nachzugehen. Außerdem ist sie sehr gern fremdgegangen und Mühsam gehörte auch zu den Glücklichen, zu denen sie öfter kam. Später hat sie dann mit Mühsam eine Reise nach Dresden gemacht, über die er dann auch hinterher sehr glücklich, aber doch nur summarisch berichtet hat, weil es zu schön war, um alles aufzuschreiben. Ich hatte eben ein kurzes Gespräch und wurde gefragt, was denn nun eigentlich im Unterschied zum Kommunismus das Wichtige am Anarchismus ist. So ähnlich war die Frage. Ich glaube, man sieht es nicht so an der Oberfläche her, aber er sagt es bei Gelegenheit der Mühsam. Bei ihm ist es, er lebt aus der Wut und aus der Leidenschaft. Und während der Kommunismus aus Thesen und was weiß ich, zusammengesetzt ist, wissen wir alle ganz gut, aber er kommt genau von der anderen Seite, deshalb berührt sich das zwar, aber es kommt nicht zusammen. Seine Feinde sind die Sozialdemokraten, das waren die Kommunisten von 1910, später waren es die Kommunisten der 20er Jahre, mit denen konnte er reden, aber er konnte sich eigentlich nur mit ihnen krachen und streiten, weil sie dasselbe wollten, nämlich die Bourgeoisie stürzen und eine herrschaftsfreie Gesellschaft errichten, worunter er eine wirklich herrschaftsfreie Gesellschaft verstand, während die Kommunisten dann doch eine gut geführte, nämlich durch die Diktatur des Proletariats geführte Gesellschaft. Mühsam war sogar so bereit, ging so weit, die Diktatur des Proletariats anzuerkennen in einer Übergangsphase. Aber das können wir heute Abend, das wäre ein abendfüllendes Programm, das können wir heute Abend nicht klären, lösen. Ich wollte jetzt noch kurz was zum Schicksal dieser Tagebücher sagen, die er 42 Bände, glaube ich, waren es solche Hefte, dicke Hefte, eng beschrieben. Später in den Inflationszeiten wurde die Schrift immer enger, immer kleiner, die Hefte wurden immer länger. Also 240, 250 Druckseiten, am Anfang waren es 80 Seiten. Es sind insgesamt 7000 Seiten geworden. Als er 1924 anlässlich der sogenannten Hitler-Amnestie aus der Haft entlassen wurde, vorzeitig, hat er kein Wort mehr in diese Tagebücher geschrieben. Er hat schlagartig aufgehört, weil sie inzwischen in der Haft die Funktion eines Vertrauten angenommen hatten, des einzigen Wesens, dem er noch vertrauen konnte, das war sein Tagebuch. Als er frei war, war er von dieser Last befreit und hat nicht mehr geschrieben. Schon damals in der Festungshaft wurden ihm die Tagebücher in regelmäßigen Abständen aus der Zelle geholt und ausgewertet. Man sieht also die Blaustiftstriche in den Tagebucheinzeichnungen, die besonders schlimmen Stellen wurden unterstrichen und wurden gegen ihn verwendet, wurden dazu verwendet, die Häftlinge gegeneinander auszuspielen. Manche seiner Sätze wurden im Bayerischen Landtag vorgetragen, um zu fordern, dass diese Häftlinge härter angefasst wurden. Also diese Tagebücher haben auch eine unheilvolle Wirkung ausgeübt. Aber Mühsam hat deshalb nicht beschlossen, sie nicht weiterzuschreiben. Das ging nicht, er musste schreiben. Er hat bloß sich bemüht, niemanden dort bloßzustellen oder niemandem zu schaden. 1934, nachdem er ermordet war, am selben Tag noch vor der Beerdigung, ging Zenzel Mühsam, seine Frau, über die grüne Grenze nach Prag ins Exil und ließ den ganzen Nachlass, Mühsams Tagebücher und seine Briefe und Werkmanuskripte, die waren schon vorher in Sicherheit gebracht, die ließ sie dorthin bringen und sie lebte unter harten Bedingungen in Prag. Sie hatte kein Einkommen. Es wurde gehungert, es wurde gedarbt und sie wusste nicht, wie es weitergeht. Man wusste nicht, wie lange das geht mit den Nazis. Plötzlich kriegte sie Einladungen aus Moskau. Es wird eingeladen nach Moskau. Es geht ihr sicher schlecht und sie darf sich erholen. Und es wurde ihr auch versprochen, alle Schriften von Erich Mühsam, die würden in mehreren Sprachen in der Sowjetunion gedruckt werden und ihre anarchistischen Freunde, auch kommunistischen Freunde, warnten sie. Es war im Vorfeld der großen stalinischen Säuberungen. Die Einladungen wurden dringlicher. Zenzel Mühsam ging es immer schlechter. Sie hatte den Josef bei sich, das war ein Neffe, 18 Jahre. Man versprach ihr, der Neffe kriegt eine tolle Ingenieurausbildung in der Sowjetunion. Kurz und gut, sie ließ sich breitschlagen, reiste hin, durfte Urlaub machen an der Krim, sich erholen, hielt vor russischen Arbeitern Vorträge über das Schicksal Erich Mühsams, fasste Vertrauen zu diesen wunderbaren Menschen und ließ den Nachlass aus Prag holen. verkaufte ihn an das Maxim Gorki Institut in Moskau, half noch, das Tagebuch, also die einen dieser Hefte und Briefe auszuwerten, zum Beispiel, wer das war auf diesen Postkarten und Briefen. Das kann man da an den archivierten Zetteln ablesen, wo genau drauf stand, wer diese Karte geschrieben hatte, auch wenn nur der Vorname drauf stand. Nachdem das alles getan war, wurde sie verhaftet. Die stalinischen Säuberungen rollten an. Sie brachte 18 Jahre im Gulag zu, in Straflagern, Gefängnissen, in der Verbannung und wurde erst 1954 in die DDR nach Ostberlin entlassen. Warum kamen die Tagebücher nach Moskau? Warum waren die so interessant? Es sind einige Hefte verschwunden von diesen Tagebüchern, die waren vollständig. Das hat sie noch in Prag bekundet, dass sie den Nachlass vollständig zusammengehalten hat. Es fehlen jetzt 4, 5 Bücher, und zwar die interessanten aus der Revolutionszeit zwischen Ende 1916 bis Anfang 1919. Warum die fehlen, weiß keiner. Sie wurden gesucht. Reinhard Müller aus Hamburg, der jetzt beim Institut für Sozialforschung, heißt es, glaube ich, publiziert, war damals in Moskau, hat die Archive durchgesucht, als das noch ging, hat interessantes Material gefunden, Verhörsprotokolle über Zenzel Mühsam. Er hat aber keine Tagebücher von Mühsam gefunden. Und es lässt sich nur eine Art Indizienbeweis antreten, dass die Leute, die emigrierten Deutschen, die den Nachlass mit Zenzel ausgewertet haben in Moskau, auch identisch waren mit den Leuten, die zum Teil in Mühsams Tagebüchern vorkamen. Wenn man dann das Klima der Verfolgung und der Säuberung, wenn man sich damit dafür interessiert hat, weiß man, dass diese ganzen kommunistischen Emigranten Lebensläufe, wasserdichte Lebensläufe vorlegen mussten über ihre Vergangenheit. Und wenn dort ein Satz, wenn ihnen nachgewiesen werden konnte, dass sie gelogen haben, war das praktisch das Todesurteil. Die meisten dieser Emigranten sind tatsächlich bei den Säuberungen umgekommen, und man muss vermuten, dass auch Erich Mühsams Tagebücher dabei eine Rolle gespielt haben, weil dort Namen mit anderen Namen in Verbindung gebracht werden, was die Leute später nicht mehr zugeben durften. Die anderen waren inzwischen Verräter, Trotzkisten, Nazis geworden und so weiter. Und das durften die nicht blicken lassen, dass sie so eine Vergangenheit hatten. Sie wurden dann mit solchen Tagebucheintragungen möglicherweise konfrontiert. Damit wurden sie überführt des Verrats, und ja, den Rest kann man sich denken. Also diese Rolle haben die Tagebücher damals in Moskau gespielt. Zenzel. Entschuldigung, eine Frage. Heißt es dann, dass die Emigranten die Tagebücher haben? Nicht die Emigranten, die haben von diesen Vorgängen nichts gewusst, aber es gab einige unter den Emigranten, ich will sie nicht Oberemigranten nennen, aber es waren auch deutsche Genossen, die mit den GPU zusammenarbeiteten und die Aufgabe hatten, die Tagebücher auszuwerten. Die haben ihren eigenen Namen möglicherweise da drin gefunden und haben die Sachen schnell verschwinden lassen, weil ihnen ihr Leben natürlich lieb war. Das ist eine Erklärung für das Verschwinden dieser Tagebücher, die wahrscheinlichste. Vielleicht, es kann alles noch ganz anders gewesen sein, aber ich glaube es eher nicht. Gut, Zenzel kommt zurück nach Ost-Berlin, kriegt eine kleine Wohnung, kriegt eine Parteirente und bestellt als erstes Mikrofilme von dem ganzen Nachlass. Diese Mikrofilme wurden tatsächlich geliefert, 12.000 Aufnahmen, mehrere solche dicken Rollen. Aber sie hat die Mikrofilme nicht bekommen, sondern diese gingen sofort ans Zentralkomitee der SED. Dort wurde beschlossen, dieses Material darf niemals an die Öffentlichkeit gelangen. Es ist ein Anarchist gewesen und wir wissen nicht, was der da alles über uns schreibt. Es musste sofort eingebunkert werden, und die Akademie der Künste Ost-Berlin bekam die ehrenvolle Aufgabe, dieses Material vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, fernzuhalten. Es gab verschiedene Versuche, daran zu kommen. Ulrich Linse, Anarchismusforscher, hat es einmal geschafft. Er durfte diese Tagebücher wohl einsehen. unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Irgendwie hat es auch geschafft, Teile davon zu fotografieren. Das heißt, er hat viel daraus zitiert irgendwann in den 70er Jahren. Und dann war dieses Archiv wieder streng geschlossen und es kam keiner ran. Ich war damals Lektor, Herausgeber im Ostberliner Verlag Volk und Welt, machte die DDR Erich Mühsam Ausgabe und wollte auch die Tagebücher und Briefe erschließen, also erstmal kennenlernen natürlich und dann verlegerisch irgendwas damit machen, was zu machen war. Auf die Weise habe ich dann versucht, daran zu kommen, war auch schwierig, aber mit Hilfe des Ministeriums, also innerhalb der DDR-Bürokratie und Hierarchie, habe ich es dann so mit einem Hebel von der Seite geschafft, daran zu kommen. Und das war Anfang 1980, also in den frühen 80er Jahren. 1979, 80 habe ich damit angefangen. Dann habe ich die ganzen Tagebücher abschreiben lassen, dafür gab es Geld, so auf diesem grauen Durchschlagspapier. Dann haben wir damals Versuche gemacht, einen BRD-Verleger zu suchen, der mit dem Ostverlag gemeinsam eine Edition machen wollte. Es fand sich dann keiner. Dann kam irgendwann aber auch die Wende und dann saß ich auf dem Material. Ich hab versucht, Verlage zu finden, die daran interessiert werden, habe tolle Angebote gekriegt. Ein Verlag verlangte, dass man 50 Mark pro gedruckter Seite bezahlt, damit die das drucken. Andere haben gleich abgewinkt. Stiftungen, die tolle Rosa-Luxemburg-Stiftung war begeistert und sie ein halbes Jahr später verlor sie irgendeine Wahl in Berlin und sagt, jetzt haben wir kein Geld mehr, jetzt können wir es nicht mehr machen. Da habe ich irgendwann gedacht, die 5000 Mark was weiß ich, Druckkostenzuschuss, die machen den Kohl nicht fett. Ich saß auf dem Material und es setzte Staub an, bis ich auf die Idee kam, es gibt nur eine Möglichkeit, das zu publizieren, ohne dass es Geld kostet, und das ist das Internet. Natürlich, man kriegt selber auch kein Geld. Ich habe also mit einem Freund, einem Informatiker, Konrad Pienz, zusammen beschlossen, überlegt, er macht das Programm, und diese Maschine, in der das Ganze eingefüttert wird und die dann wunderbar funktioniert als Spielwiese und als wissenschaftliches Instrument zur Erschließung der Tagebücher. Jetzt speisen wir die Texte ein. Das ist ein Prozess. Bei 7000 Seiten Gesamtumfang kann man sich ausrechnen, wie lange das dauert. 8 Jahre haben wir angesetzt, jedes halbe Jahr ein neuer Band. Das Hauptedition findet im Internet statt. Der ganze Erich Mühsam Tagebuchtext wird peu à peu im Internet stehen. Also der ganze Text dieses Buches steht schon da, ist abrufbar, lesbar. Dazu eben die Anmerkungsmaschine mit Querverweisen in allen Richtungen durchsuchbar, organisierbar. Man klickt auf einen Namen und kriegt dann die Biografie oder den Verweis die Seite von Wikipedia geht auf oder eine andere Webseite, wo die Biografie dieser Person zu lesen ist. Wenn es sowas nicht gibt, machen wir selber eine kurze Biografie. Dazu Texte, die erwähnt werden, Bildmaterial, die wunderschönen Frauen, die ja alle vorkommen, sind dann auch irgendwann zu sehen. Das ist alles eine fließende Arbeit. Ein Work in Progress, was sich die nächsten 10 Jahre möglicherweise hinziehen wird, macht Spaß, bringt kein Geld, ist eine Freizeitbeschäftigung. So wie die Männer früher elektrische Eisenbahn gespielt haben, machen wir jetzt sowas. Macht Spaß und als wir das alles fertig hatten, dachten wir, man muss trotzdem das Papier in der Hand haben, das Buch lesen können wie ein Buch. So. Und gingen zu Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag und haben gesagt, Jörg Sundermeier, druckst du das Buch, auch wenn es schon im Internet steht? Worauf er sagte, nein, damit mache ich mir das Buch kaputt. Dann haben wir gesagt, gut, gehen wir woanders hin. Eine Woche später rief er an und sagte, doch, ich mach's. Das macht das Buch nicht kaputt, ich habe es mir überlegt, das trägt sich gegenseitig. Das heißt, er hat begriffen, was wir uns auch schon gedacht hatten natürlich, dass es eine neue, zukunftsweisende Editionsform ist, die wir da quasi mit aus, wir sind nicht die Ersten und nicht die Einzigen, aber die wir aus der Taufe heben, dass sich das Buch durch die Internetbegleitung sozusagen ergänzt und dass es beides zusammen eine neue Einheit bildet, die sehr viel nützlicher und brauchbarer ist als ein Buch. Zum Beispiel gibt es hier kein Register, weil das Register sich weiterentwickelt. Es gibt Fehler, es wird korrigiert, es wird ergänzt, es kommen neue Namen dazu. Wenn es einmal im Buch steht, ist es tot, fertig und im Internet entwickelt es sich weiter. Es wächst also ständig und dieses Wachstum kann man im Internet begleiten, das muss man nicht im Buch nachgucken. Und wenn man es tatsächlich haben will, das aktuelle Register, kann man es per PDF runterladen und sich neben das Buch legen. Da muss man nicht ständig am Computer sitzen, wenn man wissen will, wer Emmy Hennings war zum Beispiel. Das ist auch so ein Ding, was sich im Lauf der Arbeit dazu gesellt hat, also noch eine neue Facette, noch eine neue Dimension und es werden noch weitere dazukommen und das finde ich das Tolle daran, dass diese Edition sich immer noch auch in die Breite und in die Höhe und überall weiterentwickeln kann, solange wir jung und gesund sind, um das durchzuhalten. Das Buch ist ein bisschen teuer, finde ich, aber es sollte ein schönes Buch sein. Und ein Buch, was lange hält und was man im Bücherschrank sehen kann. Und jeder, dem es zu teuer ist, haben wir uns gedacht, der kann es wirklich im Internet lesen. Völlig umsonst. Das war auch eine Bedingung. Keine Bezahlschranke. Soll für jeden da sein. Und wer es lesen will, kann sich auch ausdrucken. Trotzdem gibt es das Buch. Und dies alles zusammen in Zusammenarbeit mit dem Verbrecherverlag. Also ich kann nur, wer interessiert ist, sage ich mal so, dass diese Edition weitergeht mit dem Verbrecherverlag, der kann sich gern so ein Buch kaufen. Gut, damit ist jetzt fertig und du liest dann deinen. München, Donnerstag, der 23. November 1911. Meine Faulheit übersteigt wieder alles Maß. Da ich vom Kegeln erst um 3:45 nach Heim kam, stand ich mittags um 1 Uhr auf. Nachher war, als ich aß, Grobshofer bei mir und dann war ich bis jetzt, es ist jetzt 6 Uhr, im Café. Um 7:30 soll ich im Lustspielhaus sein, wo Strindbergs Vater gegeben wird. Es ist schändlich. Der Keimkalender, der im September angekündigt war, wartet noch auf wichtige Beiträge. Die 9. Keinnummer muss schnellstens in Angriff genommen werden. Der Komet verlangt größere Beiträge. Robert Heimann trat mit der Anfrage an mich heran, ob ich nicht für ein Unternehmen Briefe aus der Zeit einen Beitrag von etwa einem Bogen schreiben möchte. Und ich sagte zu. Und der Drei-Lilien-Verlag hat auch bald Anspruch auf das Buch, zu dessen Ablieferung vor dem 1. Januar ich kontraktlich verpflichtet bin. Aber ich tue schon gar nichts mehr, seit ich von Berlin zurück bin. Heute früh um 7:30 klopfte es wie toll an meine Tür. Ich fuhr aus dem besten Schlaf auf. Ein eingeschriebener Brief, dem ich von außen ansah, dass er ein Manuskript enthielt. Ich war wütend. Aber als ich hineinsah und den beigelegten Brief las, interessierte mich die Geschichte plötzlich sehr. Vor längerer Zeit bekam ich einmal eine Anfrage aus St. Gallen von einem gewissen Eugen Siedeberg, ob ich wisse, wo Panizza stecke. Zugleich schrieb der Mann mir, er werde mir gelegentlich Ausführungen senden, die mich interessieren dürften. Ich antwortete ihm, Oskar Panizza sei, soviel ich wisse, in einer bayerischen Irrenanstalt interniert. Für sein Manuskript hätte ich zum Abdruck keine Verwendung, doch könne er es mir ja mal zum Lesen schicken. Nun kam also heute ein 4-seitiger Brief von dem Mann. Er behauptet darin, Gründe zu der Annahme zu haben, dass sich Panizza längst im Ausland aufhalte. Er bitte mich, Näheres darüber zu ermitteln. Ich werde Schaf und die Gräfin fragen, die einzigen meiner Bekannten, soviel ich weiß, die mit Panizza noch nach dem Ausbruch seines Verfolgungswahns Fühlung hatten und auch noch haben. Er, Siedeberg, verfüge über die Aussage eines Hypnotiseurs, welchem man zur Zeit, als Panizza als Flüchtling in Paris lebte, von preußischer Seite aus zu bewegen suchte, Panizza in Paris aufzusuchen und ihm durch Hypnose in einem dem Irrsinn ähnlichen Zustand zu versetzen, um hierdurch die Pariser Polizeibehörde zu veranlassen, Panizza als Geisteskranken an Deutschland auszuliefern. Er glaube nicht an Panizzas Irrsinn, sondern vermute, dass Bayern in dieser Sache Preußen einen verbrecherischen Dienst geleistet habe. Der übrige Teil des Briefes bezieht sich auf das beigelegte Manuskript, das den Titel führt »Grauenhafte Verbrechen deutscher Fürsten gegen mittellose Evangelische«. Ich habe die Arbeit noch nicht gelesen, werde es aber baldigst tun, denn was der Brief enthält, macht mich sehr neugierig. Danach scheint der Mann zu behaupten, dass die Kastration unbequemer Leute vielfach geübt werde, und da er von Enthüllungen spricht und schon im Brief Äußerungen von Kriminalisten und anderen zitiert, die sich in Berlins Tageblatt für die Zerstörung der Zeugungsfähigkeit bei Verbrechern und Geisteskranken aussprechen, nehme ich an, dass er gutes Material gesammelt hat. Schließlich bittet er mich, das Manuskript zu behalten und es fleißig zirkulieren zu lassen. Ob es sich bei dem Manne selbst um Geisteskrankheit handelt oder ob er ernst zu nehmen und vielleicht zu unterstützen ist in seinen Bemühungen, werde ich wohl erst nach der Lektüre des Manuskripts erkennen können. Ich denke, die Lektion wird aufregend sein, als die der Everschen dilettantischen Gespensterbücher, der ich euch jetzt obliege. Schickele schrieb mir mal eine nette Skizze. Darin ergießen sich über eine Gesellschaft eine große Menge Zettel, die aus dem Leibe eines geheimnisvollen Vogels herunterfallen und dem neugierigen Leser die Worte zeigen, das Grauen von Dr. Johannes Heinz Evers ist das Beste. München, Sonnabend, der 2. Dezember 1911. Die Versammlung am Dienstagabend verlief ganz gut. Der große Saal der Schwabinger Brauerei war zu meiner Überraschung überfüllt. Ich hatte zuerst nur den kleinen, etwa 300 Personen fassenden Galeriesaal bestellt und nur für den Eventualfall den großen. Es kam aber über 1000 Personen. Die Zusammensetzung des Auditoriums war ganz ungewöhnlich. Sehr viele Literaten, unter anderem die Beutler, Freska, Halbe, Schaumberger, Scharf und so weiter. Künstler, Anarchisten aller Schattierungen und das übrige Studenten. Ich sprach 1,5 Stunden, aber meine Rede stellt mich selbst wenig zufrieden. Sie war gar zu zerrissen. Immerhin sprach ich fließend und, wenn ich aus den vielfachen Unterbrechungen durch Beifall und Jubel schließen darf, wohl auch temperamentvoll und mitreißend. Der Schluss, in dem ich über Abhilfe hätte sprechen sollen, kam ganz zu kurz. Ich konnte nur vage Andeutungen dessen geben, was der Sozialistische Bund will. In der Diskussion sprachen ein paar Studenten, deren Nüchternheit und Müdigkeit mich ärgerte. Am besten sprach Sirch, der Holzarbeiter, der etwas besoffen war, aber recht leidenschaftlich redete. Recht widerlich war, dass die Studenten ihn seiner unbeholfenen Ausdrucksweise wegen auslachten. Am Schluss meines Referats war großer Beifall gewesen, untermischt mit Johlen und Pfeifen. Während der Diskussion wurde der Lärm der Studenten immer größer. Sie hatten nur noch ihren Bierulk an der Versammlung. Es war sehr deprimierend, so habe zu sehen, wie leer diese jungen Menschen aller Herzhaftigkeit und alles leidenschaftlichen Temperaments sind. Ich musste sie erst dumme Jungen nennen, um das Klavierspiel, dem sie sich während der Rede eines jungen Mannes hingaben, zu verhindern. Im Schlusswort sprach ich dann auch nur gegen diese Herzenskälte der satten Söhne reicher Leute. Ich war arg verstimmt von dem Benehmen der Burschen. Viele Leute hatten sich während der Versammlung an mich herangepirscht. Herr Otto Borngräber hatte mir geschrieben und dann mich auch noch mündlich ersucht, auf das Verbot seiner ersten Menschen einzugehen. Ich tat ihm den Gefallen. Ein alter Genosse, ein feiner Revolutionärstyp mit einem Kopf, gemischt aus Hermann Bahr und Michael Bakunin, stellte sich vor. Ich lud ihn gestern zum Essen zu mir, ein armer Teufel, der als Modell lebt und dem ich einen Anzug, Stiefel, Mütze und bares Geld gab. Dann viele Studenten, darunter einer, der mir jüngst einen sehr jugendlichen Artikel Kritik geschickt hatte, mit der Bemerkung, vielleicht könne ich mit seiner Arbeit oder mit ihm selbst etwas anfangen. Brand heißt der Jüngling. Ich hatte erst Spitzelei auf Homosexualität gewittert und ihm daher erst nach langem Zögern geantwortet, er möge in die Versammlung kommen. Ein weicher, blonder Junge. Vielleicht kann das Puma von ihm Gebrauch machen. Die Münchner Zeitungen, die Münchner Neuesten Nachrichten und die Münchner Zeitung hatte ich vorher eigenhändig eingeladen und gebeten, sie möchten die Versammlung anzeigen, was sie nicht getan haben, brachten keinen einzigen Bericht darüber. Es ist wieder einmal echt. Ich habe noch Platz Nummer 9 des Keim. Wartet, Burschen. Ich hatte mich in der Erregung so überschrien, dass ich gestern ganz heiser war. Gleichwohl musste ich bei Kutscher lesen. Ich zog vor, nur Gedichte vorzutragen. Der Beifall war groß und wie immer schien, wie auch Kutscher mir bestätige, spontan und ehrlich. Das erfreut. Ich blieb mit einer Anzahl der Studenten und mit Kutscher noch lange beisammen und ging schließlich ins Café Stefanie und dann mit Strich, Lotte, Seewald und Uli zu Kati Kubus, die den Simplizismus tatsächlich verkauft hat. Dort hatte ich eine große Freude. Ich saß neben Uli, die mir wieder ganz entzückend schien. Einmal fragte ich sie, ob ich ihr von dem Brezelmann etwas kaufen solle. Sie lehnte ab, nahm mich aber plötzlich beim Kopf und küsste mich. Wie liebe ich das Mädchen um solcher plötzlichen Eingebungen willen. Ich hätte fast geweint vor Freude. Heute war ich bei Lotte, um ihr einige Schmucksachen zu bringen, die beim Goldarbeiter repariert worden sind. Sie zeigte mir ihre neuen Puppenarbeiten. Sie ist eine große Künstlerin. Persönlich geht's ihr gar nicht gut. Ihre Liebe zu Strich scheint ganz verflogen. Sie ist deprimiert und offenbar unglücklich, was sich auch in ihrem Benehmen gegen mich äußert. Sie kommt nie mehr zu mir zum Essen und an das andere darf ich schon kaum mehr denken. Dass ich ihr den Hals küsste, schien ihr schon zu viel. Nachher traf ich Uli im Kaffeehause. Sie wollte zu Lotte und als ich ihr meine Begleitung anbot, lehnte sie ab, da sie vorher noch eine Besorgung machen wolle. Ich ging eine Viertelstunde nachher und traf Lotte, der ich berichtete, Uli sei zu ihr gegangen. Sie beauftragte mich, ihr nachzugehen und bei ihr festzuhalten. Auf dem Wege holte ich Uli ein. Sie ging mit Thesing und war sichtbar betreten, dass ich sie in dieser Begleitung sah. Merkwürdig, dass diese in jedem letzten Zuge gegensätzlichen Menschen nicht voneinander loskönnen. Der arme Thesing ist so unglücklich bei dieser Liebe, dass er sich jetzt schon vom Alkohol zum Äther bekehrt hat. Wenn das alles nur ein gutes Ende nimmt.